Der kleine Kobold Pumuckl schleckt gern. Alles, was süß schmeckt, ist eine reine Wonne für ihn. Dass er auch gern trinkt, und zwar nicht nur etwas, das süß, sondern auch alkoholisch ist, nun, das hat der Pumuckl bisher selbst noch nicht gewusst. Er konnte es auch nicht wissen, denn der Meister Eder hat nie Likör im Haus. So hätte diese Geschichte mit dem Kirschlikör auch nie passieren können, wenn nicht eine Kundin eine Flasche davon als Geschenk in die Werkstatt gebracht hätte. Herr Eder, ich komme nur schnell vorbei und möchte Ihnen eine kleine Freude machen. Ja? Ja, weil Sie mir mit der Eckbank auch eine Freude gemacht haben. Die passt so genau und schaut so bildschön aus. Ja, ja schon, aber hören Sie, das gehört sich doch, dass so ein Stück passt, nicht? Sie haben doch auch Zeit dafür. Ja, nicht? Schon, aber Sie waren einfach so prompt und überhaupt. Ja, aber geht's so, das braucht's doch nicht. Herr Eder, gegen einen Schluck Kirschlikör werden Sie doch nichts haben, oder? Nein, aber... Der ist nämlich besonders gut. So. Das ist meine Spezialmarke. Also, dann sag ich halt Dankeschön. Ja, ein Stamperl zwischen nein, das wirkt oft Wunder, gell? Ja. Jetzt versuchen Sie doch gleich eins. Jetzt? Ja, warum nicht jetzt? Gibt's für was Gutes eine extra Tageszeit? Nein, aber, ja, aber nur, wenn Sie eins mittrinken. Ja, gut. Ein Glas in Ehren. Kann niemand verwehren. Niemand, ja. Es war ein guter Kirschlikör. Aber der Meister Eder mochte ihn trotzdem nicht sonderlich. Er ließ das halbe Glas stehen und war froh, dass die freundliche Kundin ging, ohne auf ein weiteres Glas zu dringen. Und sicher ahnt ihr's schon, mit diesem stehen gebliebenen halben Glas Kirschlikör begann das Verhängnis. Der Pumuckl schnupperte nämlich neugierig daran. Wie das riecht. Das riecht wie, also ich weiß nicht wie, aber das riecht gut. Ja, ja, ja, riechen tut's besser als schmecken. Das süße Zeug ist nichts für mich. Ach, das ist süß. Ja, ja. Aber wenn es süß ist, dann ist es doch was für mich. Also ja. Der Pumuckl mag alles, was süß ist. Ja. Darf ich da mal schlecken? Also von mir aus, aber ja, nicht zu viel, bloß nippen. Bloß nippen. Das nippt sich aber gut. Das nippt sich ja ganz besonders gut. Ja, und jetzt ist es genug. Nein, jetzt ist es noch gar nicht genug. Jetzt ist es noch viel zu wenig genug. Das wird ja immer noch viel weniger genug. Genug. Oh, ist das süß. Nase kitzelig, zuckersüß. Das ist ja... Das ist gar nichts her mit dem Glas da. Nein, nicht wegnehmen. Gib's wieder her. Nix da, da ist Alkohol drin. Aber ich sehe aber gar keinen Alkohol drin. Alkohol. Lass mich mal hineinsehen, ob da Alkohol drin ist. Alkohol sieht man nicht, den spürt man bloß. So. Da kriegt man nämlich einen Schwips davon. Und der Schwips, das ist ganz was scheußlich. Das sagst du ja nur, weil du dem Pumuckl nichts davon geben willst. Die Frau hat ja doch auch davon getrunken und die hat auch nichts Scheußliches bekommen. Mein nicht Pumuckl, mal ein Pickel auf der Stirn hat sie bekommen. Die Frau ist doch erwachsen, die spürt den Alkohol nicht so. Ja, und ich spür ihn auch nicht. Ich spür ja überhaupt nichts, kein bisschen Alkohol. Ja, zuerst spürt man nichts, man wird bloß lustig, aber dann... Die Zunge wird einem ganz schwer, man weiß nicht mehr, was man tut. Und drehen tut sich alles. Dreht sich alles? Ja, alles. Und alles dreht sich? Alles. Und das ist fein. Dann sieht man endlich auch mal alles von hinten, wenn es sich dreht. Also zum Beispiel, wenn der Schrank sich geht, dreht. Das dreht sich doch nicht wirklich, sondern man meint's bloß, weil man selber so wackelt und dann sieht man alles doppelt. Ach, seh ich dann zwei Meister Eder? Ja, mindestens. Mindestens? Ja. Naja, es macht nichts. Es ist ja ein ganz netter Mensch. Ja, und dann wird einem schlecht. So schlecht, dass man meint, man stirbt. Und wenn man sehr viel trinkt, dann kann man sogar dran sterben. Weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Also ich glaube, dass du schwindelst. Die Frau hat das ganze Glas leer getrunken und die hat nicht gewackelt und es war ihr nicht schlecht. Und sie hat dir auch nicht zweimal die Hand gegeben, sondern sie hat dir nur einmal die Hand gegeben. Pumuckl, das ist doch eine erwachsene Person. Und ich bin ein erwachsener Pumuckl. Pumuckl, glaub mir's. Ich bin... Doch. Schau. Nein, ich glaube nichts. Ja, dann ist es mir auch wurscht. Ich räume den Kirschlikör weg und ruhe es. Ich sag, Kobold an sich schon Aufregung genug. Ein betrunkener Kobold. Das ging mir wirklich zu weit. Der Meister Eder hat kein bisschen übertrieben mit seiner Schilderung von der Wirkung des Alkohols. Leider hat es der Pumuckl nicht geglaubt. Kaum war der Meister Eder aus dem Haus, machte sich der Pumuckl auf die Suche nach dem Kirschlikör. Und er fand ihn auch. Pumuckl ist schlau, sehr schlau. Also da steht die Flasche, damit ich nasche. Das reimt sich sogar. Und alles, was sich reimt, ist gut. Nur, die Flasche ist so groß, dass ich nicht ganz bis oben hinkomme. Aber ich bin nicht dumm, ich werf die Flasche um. Ui, das reimt sich wieder. Ui, das ist wieder gut. So, und jetzt das liebe Stöpselchen herausziehen. Ho, ho. Halt. Nicht alles herauslaufen. Nicht. Schnell, Stöpsel wieder drauf. So. Oh, was ist das für ein schöner, duftender See. Ist ein Likörsee. Gut. Und jetzt werde ich den ganzen schönen See aufschlecken. Jawohl. Oh, wie das schmeckt. Oh, und da will mir der Meister Eder weiß machen, dass man davon stirbt. Hihi, davon stirbt. Hihi, dass ich nicht lache. Da stirbt man gar nicht, sondern da wird einem warm und Moment. Und stark und da wird einem auch noch ganz lustig und dichterisch wird mir. Ich fühle, ich bin der größte Dichter, den ich außer mir je erlebt habe. Die Welt ist voller Reime, draußen und daheime. Und überall ist Wonne und überall ist Sonne. Sonne, bitte Sonne her. Sonne her, ich bestehe auf Sonne und Wonne. Sonne her. Wie ich das mache, dass ich nicht lache, drehe ich das Licht an, scheint Sonne den Wicht an. Wo ist hier jetzt der Lichtschalter? Ja, mit ihm, hin mit ihm. Licht an. Licht an. So, Licht anmachen ist eine Kobolds Lieblingsbeschäftigung. Licht ausmachen ist auch ein Kobolds Lieblingsbeschäftigung. Ich mache es jetzt wieder aus. So, und jetzt mache ich es wieder an. Ja, das sind Lichtspiele. Jawohl. So, an, aus, an, aus, an, aus, aus. Das sind Glühlichtspiele. Ein Glühbirnenlichtspiel. Nein, Glühwürmchenlichtspiele. Nein, das sind Glühbirnen-Glühwürmchen-Lichtspiele. Glühwürmchen, Glühbirnchen, glühe, das macht mehr Spaß als mühe. Ja, der Alkohol fing schon an zu wirken. Der Pumuckl knipste übermütig das Licht an und aus und fand das ungewöhnlich lustig. Und er hörte auch nicht auf damit, als jemand heftig an die Werkstatttür klopfte und rief: Hallo, Herr Eder, ist jemand da? Hallo, ich bring den Staubsauger. Herr Eder, aber geht doch in der Wohnung immer das Licht an und aus. Was ist denn das? Komisch. Hallo, Herr Eder! Das war ein Mann von einer Elektrofirma, die Herrn Eders Staubsauger repariert hatte. Der Mann wollte das Gerät zurückbringen. Er wunderte sich wirklich sehr über die Lichtspiele und da sich niemand in der Wohnung rührte, dachte er, es sei gut, den Hausmeister darauf aufmerksam zu machen. Und vielleicht konnte er dort auch gleich für den Herrn Eder den Staubsauger abgeben. Gedacht, getan. Was? Das Licht geht immer aus und an? Und es ist niemand daheim? Nein, kein Mensch. Ich hab gerufen und klingelt und klopft. Ja, das verstehe ich nicht. Es könnte höchstens sein, dass ein Licht brennen geblieben ist und dass das einen Wackelkontakt hat. Aha. Ja, da müssen wir eigentlich die Sicherung rausschrauben, bevor wir es durchbrennen. Der Sicherungskasten vom Eder ist im Hausgang und dazu habe ich den Schlüssel. Und kann ich den Staubsauger inzwischen bei Ihnen abgeben? Freilich. Ich gebe dem Eder dann gleich den Stabsauger, wenn ich ihm das mit der Sicherung sage. Ja, das ist gut. Und Sie, wenn Sie mir noch bitte den Empfang bestätigen wollten. Die Rechnung, die geht dann direkt an der Herr Eder. Der Hausmeister schraubte also die Hauptsicherung zur Werkstatt und Wohnung von Meister Eder heraus. Das schöne Glühwürmchen-Glühbirnchen-Spiel vom Pumuckl ging damit plötzlich nicht mehr. Oh, was ist das? Es geht nicht mehr. Warum gehst du nicht mehr? Du musst Sonnenwärme machen, du dummer Lichtschalter. Ach, du willst nicht. Oh, ich brauche deine Sonne nicht. Ich habe einen See. Ha, einen Likörsee habe ich. Daddy, das ist der beste See der ganzen Welt. Das ist der beste Bee der Welt. Das ist der beste Wild der Bee. Der beste Wild der Bee, der schmeckt im Burgholzsee. Das wärmt sehr den Bauch, den Kopf. Wärmt. Ich bin eine Eisenbahn. Hörst du auf zu hicken, du dummer Pumuckl. Warte nur, das Hick, das kommt aus meinem Bauch. Da werde ich mich, das ist ganz einfach, auf den Bauch legen, dann läuft das Hick aus mir, Hick hinaus wie Likör aus der Flasche. So. Was ist jetzt? Wenn ich liege, dann wackelt das Zimmer. Aufhören mit Wackeln. Aufhören. Du willst nicht das Wackeln aufhören. Dann bist du ein ganz dummes Zimmer, verstanden? Dann gehe ich in ein anderes, das nicht so wackelt. Ich gehe in die Werkstatt. Die wackelt nämlich nie. Der Pumuckl rannte und stolperte in die Werkstatt hinunter, und tatsächlich schien die weniger zu wackeln. Aber der Schluckauf blieb. Der Pumuckl konnte machen, was er wollte, der Schluckauf wurde nur noch schlimmer. Da kehrte der Meister Eder zurück. Als er die Werkstatttür aufschloss, kam auch schon der Hausmeister gelaufen. Herr Eder? Ja? Herr Eder, bitteschön. Ja, was ist denn? Sie erschrecken es nicht. Ich habe die Sicherungen bei Ihnen rausgeschraubt. So. Ihre Wohnung ist dauernd das Licht aus und angegangen bei der Wackelkontakte. So, ein Wackelkontakt? Der Elektriker, der Ihren Stabsauger gebracht hat, der hat es zuerst gesehen und der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Dankeschön. Ja, da werde ich dann gleich nachschauen, was da los ist. Bin ich Ihnen für den Stabsauger was schuldig? Kommen Sie nur gleich rein in die Werkstatt. Nein, ich habe da gar nichts ausgegeben. So, rein. Haben Sie ihm kein Trinkgeld gegeben? Wissen Sie, bei mir ist das der Brauch, ich gebe immer ein Trinkgeld. Nein, ich weiß doch nicht, was Sie ihm geben hätten. Wissen Sie, jeder in Geldsachen da, mische ich mich nicht ein. Sagen Sie, was tut denn da so? Da, also ich hör nix, wird schon nix sein. Ich danke Ihnen jedenfalls für... Das gluckst so. Haben Sie das jetzt nicht gehört? Das wird in der Wasserleitung sein. Das gluckst öfter so, ja. Das ist aber doch ein unangenehmes Geräusch. Wissen Sie, das gewöhnt man. Gehen Sie zu, das richte ich Ihnen doch. Das wird irgendwas in der Mischbatterie sein. Warten Sie, da stelle ich schnell den Hauptwasserhahn ab. Nein, das braucht's nicht. Das klingt beinahe wie ein Schlucker. Das ist ein saudummes Geräusch. Ich bin gleich mit dem Werkzeug für die Wasserleitung da. Pumuckl, hör doch mit dem Blödsinn auf. Das ist kein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ganz von alleine. Man macht das immer so wie... Pumuckl, komm mal her. Komm, ich klopf dir ein bisschen auf den Rücken. So ein Schluck auf muss doch aufhören. Der muss gar nicht. Der Hausmeister muss ein Werkzeug holen und dann hört der auf. Die Werkzeug holen, Wasserleitung aufmachen und dann den Hick vom Pumuckl rausmachen. Du sag einmal, Pumuckl, ja. Du riechst so, als ob du blau wärst. Das kann doch nicht sein, dass das von dem bisschen Likör vorhin... Oder doch? Ich bin überhaupt nicht blau, sondern ich bin rot. Rot. Mein Schopf ist auf dem Kopf rot. Und meine Jacke, die ist grün. Den Likör habe ich doch weggesperrt. Ja, also weg und fortgesperrt. Jawohl. Und das ist gar kein schöner Hickzug von dir. Du, sag einmal, Pumuckl, hast du was getrunken? Nein, das tut man ja nicht, was trinken nicht. Ich habe nur einen See, habe ich getrunken. Einen See. Sei still, der Hausmeister kommt wieder. Ah, ja. Ich bitte dich genau in die Wohnung, wenn du nicht aufhören kannst, mit dem Schluck auf. Ja. Bringt mich ja in die größte Verlegenheit. Hinauf in das wackelnde Zimmer. Bitte sehr, gehe ich hinauf. Aber ich kann nichts dafür, wenn das ganze Haus einfällt. Weil nämlich ein alter Spruch heißt, wackeln die Wände, hat's mit dem Haus bald ein Ende. Ja, es ist gut, jetzt geh schon auf, komm. So, Herr Eder? Ja? Jetzt werden wir das Geräusch gleich los haben. Das Geräusch hatten sie tatsächlich schnell beseitigt. Es war mitsamt dem Pumuckl oben in der Küche und wurde dort gar nicht besser. Im Gegenteil. Weil nämlich der Kobold wieder vom Likör schleckte. Ui, wenn ich den Kopf schüttel, also den Schopf küttel, dann schollst dich nicht mit Schnuddeln. Du schollst nicht. Mir ist aber sehr komisch. Aber das ist kein Schwips, nein, weil ich sehe nämlich keinen Schrank von hinten, weil sich keiner dreht. Kein bisschen Schwips kann das sein. Dass der Pumuckl keinen Schwips hat, das glaubt nur er selbst. Der Meister Eder unten in der Werkstatt machte sich, während der Hausmeister an der Wasserleitung herumschraubte, richtige Vorwürfe, dass er den Pumuckl hatte vom Likör schlecken lassen. Er wollte schon in die Küche hinaufgehen und nach seinem Kobold sehen. Da sagte der Hausmeister: Warten Sie, Herr Eder, ich komme gleich rauf mit Ihnen. Ja. Wissen Sie, wenn Sie da irgendwann Wackelkontakt drin haben, dann richte ich das auch noch gleich. Aber das ist doch nicht nötig. Das kann ich doch selber. Wir können ja gleich den Staubsauger anstecken, damit Sie sehen, dass alles stimmt. Am Ende fehlt was, dann wäre ich schuld. Ach wo, das weiß ich doch, dass das in Ordnung geht. Was blieb dem Meister Eder anderes übrig, als mit dem Hausmeister in die Küche zu gehen? Es war ihm gar nicht wohl dabei. Aha, das Licht, das brennt wieder. Kann ja sein, dass bloß die Glühbirne ein bisschen locker war, das gibt's. Ja, was seh ich denn da? Und was höre ich? Da herum ist ja auch das Geräusch. Die Tür vom Speiseschrank ist offen. Ach du liebe Zeit. Nein, Herr Eder, das Gluckern kommt nicht aus dem Speiseschrank. Sie haben ja heroben genauso Luft in der Wasserleitung wie unten in der Werkstatt. Die müssen wir auch rauslassen. Aber das braucht's doch nicht. Das richte ich schon selber. Halten Sie sich nicht auf. Um Himmels Willen, die Flasche, die Kirschlikörflasche ist umgefallen und halb leer. Ja, aber rausgelaufen ist nichts. Mei, das ist doch... Herrschaftszeiten, hier auf! Jetzt lassen Sie sich nicht rausbringen, Herr Eder. Ich schraub hier. Aber das braucht's. Außerdem müsste man erst im Keller den Haupthahn. Das braucht's wirklich nicht. Das vergeht schon wieder. Ja, bitte, dann nicht. Sie müssen sich das hier anhören. Ja, jetzt seien Sie nicht böse. Ich wollte Sie nicht kränken, es ist nur... Jetzt sagen Sie mal, ist nicht wirklich gescheiter, wenn ich die Wasserleitung entlüfte? Nein, wirklich nicht. Nein, Dankeschön, vielen, vielen Dank, das braucht's wirklich nicht. Das richten wir schon selber. Halten Sie sich jetzt nicht auf. Ja, das habe ich ja versprochen. Trinken Sie gerne einen Kirschlikör? Ja, nicht ungern. Dann nehmen Sie die Flasche, dann ist weg und es kann nichts mehr passieren. Dann komme ich jetzt schnell mit und hobel die Tür vom Vorderhaus ab. Und ich lasse Ihnen das Werkzeug durch, Herr Eder. Sie brauchen die Wasserleitung nur da unten aufzuschrauben. Nachher geht das Geräusch weg. Ist schon gut. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich vielen Dank. Aber jetzt gehen wir gleich die Tür abhoben. Meine Flasche. Meine schöne Kirschlikörflasche schenkt er einfach weg. Fort. Hoppla. Was steht bitte da im Wege? Ach, der Staubsauger. Ja, der Staubsauger. Der Staubsauger staubt so schön Saug. Lieber Saugstauber, man hat uns beide den schönen Kirschlikör einfach weggenommen. Wie findest du das? Du musst was sagen. Bitte sag was. Du wirst gleich was sagen. Moment. So, sehr schön. Wie willst du ein bisschen Staub haben, Saugi? Saugi, willst du Staub? Warte, der liebe Muppuckel streut dir ein bisschen zu. So, schön aufessen, schön alles aufessen. Aber auf so viel Staub bekommt man Durst, ja? Wenn ich noch ein bisschen Likör hätte, dann würde ich dir. Aber warte mal. Himbeersaft ist da. Ich schütte dir Himbeersaft hin mit Samt der ganzen. Mit Samt der ganzen Flasche. Man muss die Flasche nur fallen lassen und dann muss man keine Stöpsel herausziehen. Wenn mir nicht so komisch wäre, dann fände ich alles noch viel komischer. Der Staubsauger war gut repariert. Er saugte einfach alles ein. Dem Pumuckl konnte er zum Glück nicht einsaugen, denn der war ja unsichtbar. Was aber, wenn nun der Meister Eder hereinkommt und der betrunkene Kobold sichtbar wird? Ja, was ist denn da los? Habe ich denn den Staubsauger nicht abgestellt? Pumuckl! Ja, wie sieht's denn da aus? Um Himmels Willen, ja, ist das Blut? Nein, das ist Himbeersaft. Schmeckt dem Staubsauger prächtig. Das ist ja ganz voll, oder? Oder ist das Kirschlikör? Nein, der Kirschlikör ist innen und der Himbeersaft ist außen. Und aha. Das pappt so schön. Ja, was fällt denn dir eigentlich ein? Dich hat's wohl. Du bist ja übergeschnappt, du. Der Staubsauger saugt mich. Hilfe, ich werde verschluckt. Geschmarrn, schrei nicht so. Der kann dich gar nicht. Wenn das ein Mensch sehen könnte. Das ist wirklich nicht zum Glauben. Ein angesaugter Kobold. Ja, so was. Das ist aber grässlich. Mir wird so komisch. Alles dreht sich. Oh, mir wird schlecht. Hilfe! Ja, und wenn ich dich zur Strafe jetzt ein bisschen pappen lasse? Bitte nicht, du drehst dich und das Zimmer dreht sich. Mhm. Mir ist so schlecht. Ja, das kommt davon, wenn man nicht hören will. Hab ich dir nicht gesagt, dass man vom Alkohol... Ich sterbe. Ich will nie mehr. Ich sterbe. Jetzt wird der Kas weiß. Da gibt's nur eins, den kleinen Kerl auf den Kopf stellen, damit der Kirschlikör wieder rauskommt. Nein. Doch, nein. Das mit dem auf den Kopf stellen war eine Rosskur. Aber es war richtig, weil man ja einen Kobold schließlich nicht ins Krankenhaus bringen und ihm den Magen auspumpen lassen kann. Anschließend an diese Kur hat der Meister Eder den kleinen Wicht ins Bett gepackt. Der Pumuckl ist zwar durch den Schreck wieder nüchtern geworden, aber fragt nicht, was ihm alles wehgetan hat. Mein Kopf, ist wie ein Fass. Oh, oh, meine Haare sitzen wie lauter Nadeln in meinem Kopf. Oh. Naja, das ist kein Wunder. Oh, nicht reden. Jeder Ton tut weh. Oh, oh, das dröhnt. Das dröhnt. So geht's. Ah, meine Ohren. Meine Ohren. Ich sag bloß Kirschlick. Bitte nicht das Wort sagen. Bitte nicht. Oh, nie mehr trinke ich diesen... Also, ich sage das Wort nicht, aber nie mehr trinke ich das. Das können wir dem Pumuckl aufs Wort glauben. Und seit dieser Geschichte genügt es, Kirschlikör zu sagen, wenn der Pumuckl einen seiner oft recht unvernünftigen Einfälle hat. Und schon überlegt er sich's nochmal. Wie lange dieses Mittel allerdings hilft, ist schwer zu sagen. Schließlich ist der Pumuckl ja doch ein Kobold und kein Tugendbold.